Wohl mag der Gedanke behütet und gehegt still im Herzen und im Hirn keimen, seinen eigensten Gesetz zufolge aber wächst er zum Willen heran, der sich zur gegebenen Stunde in einem nicht wieder zurückzunehmenden Entschluss äußert. Die Kluft zwischen Entschluss und Ausführung zu überbrücken, ist dann eine Frage des Charakters, über den das schöpferische Genie verfügt. Je tiefer die Leidenschaft und je echter das Bewusstsein für die Verantwortlichkeit ist, umso rücksichtsloser wird sich der Mensch in den Krieg für seine Idee begeben. Umso weniger wird er sich um Feindschaften kümmern, umso geringer wird er sein eigenes Leben, dessen Wert er nur an dem zu erreichenden Ziel zu ermessen vermag, im letzten Einsatz achten. Allerdings wird er immer zu bedenken haben, dass mit seinem Leben auch der Kampf für die Verwirklichung seiner Idee aufhört. So sieht er sich gerade um der Verwirklichung seiner Idee willen gezwungen, mit dem Einsatz seines Lebens planvoll vorzugehen und der revolutionären Wucht seiner Leidenschaft die Willenszügel vorausschauenden Denkens anzulegen. Dabei wird er jedoch keineswegs einer der zahlreichen Taktiker des Lebens, für die die Idee nichts, der persönliche Erfolg jedoch alles bedeutet. Die großen Menschen sind immer Revolutionäre, weil ja gerade die neuen Gedanken, die sie in die Welt hineintragen, Unruhe und Umsturz verursachen müssen. Sie werden zwangsläufig im Brennpunkt des Hasses der Ruhebedürftigen und aller der Kreise stehen, die ein bestimmtes Interesse an der Erhaltung des bisherigen Zustandes haben. Die Großen wiederum dürfen, wollen sie nicht zu Verrätern ihres eigenen Gedankens werden, auf den bisherigen Zustand und dessen Verteidiger keine Rücksicht nehmen, weil sie von dem Willen durchglüht sind, das Neue, das sie erdacht haben, zur Gültigkeit zu bringen. Der Geisteskampf, den sie bewusst auf sich nehmen, geht zunächst darum, den als persönlich gut und notwendig erkannten eigenen Gedanken vom Ich auf das Wir umzusetzen, das heißt, einer möglichst großen Gemeinschaft von Menschen des Volkes diesen Gedanken als ihr persönliches geistiges und seelisches Sehnen und Wollen einzupflanzen, mit dem Ziel, schließlich die ganze Nation mit diesem Gedanken zu erfüllen und ihr damit eine neue Blickrichtung und womöglich eine neue Ordnung zu geben. Damit wird das allgemeine verbindliche Gesetz gefunden und der historische Augenblick einer neuen Lebensregelung der Nation ist gekommen. Die eben noch private Feindschaft, auf die der einsame schöpferische Mensch durch seine eigenen kühnen Gedanken gestoßen ist, erweitert sich jetzt zur Feindschaft ganzer Völker und Völkergruppen gegen die von diesen Gedanken erfüllte Nation. Damit rückt die Stunde des Krieges nahe. Ist schon für den traditionell Gebundenen jede Neuerung ein Sakrileg, so muss eine von schöpferischer Unruhe erfüllte Nation einer Welt von entweder satten oder durch Tyrannen vergewaltigten Völkern vernichtungsreif erscheinen. Darum muss sich jede Idee, will sie leben, mit dem Schwerte gürten, darum muss sich jede Nation, will sie sich zum Wachstum bekennen, den kriegerischen Geist, der sich zur Waffe sehnt, pflegen. Der Protest der geruhsamen Umwelt richtet sich grundsätzlich gegen den schöpferischen, unruhigen Ketzer und dieser Protest kleidet sich ebenso grundsätzlich mit wohlklingenden, sehr häufig religiös verbrämten Phrasen. Bismarck sagt, wenn ich von sittlicher Entrüstung höre, weiß ich, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Die großen Menschen können nun einmal um ihrer Idee willen keine Pazifisten sein. Sie müssen denn darauf verzichten, ihre Idee in die Wirklichkeit umzusetzen, damit aber verlören sie den Charakter eines großen Menschentums und müssten sich mit dem Narrenkleid des Träumers begnügen. Jede Wirklichkeit dagegen bedeutet in irgendeiner Form Kampf und Krieg. Das Leben kennt nun einmal keinen absoluten Frieden. Unsere Generation ist durch Niederbrüche ungeahnten Ausmaßes gegangen. Sie hat es durch mehr als ein Jahrzehnt hindurch erlebt und erlitten, was es bedeutet, auf geschichtsbildende große kriegerische Menschen zu verzichten und sich vor kühnen, umstürzlerischen Gedanken zu fürchten. Erst im Führer wurde der Nation wieder jener große Mensch geschenkt, der Symbol und Kraftquell für das gesamte Leben werden konnte. Mit ihm aber bekam die Nation einen neuen Lebenswillen, der sich im Kampf um das Lebensrecht äußern musste. Dieser Kampf um das Lebensrecht wiederum stößt auf die kriegerische Feindschaft einer ganzen Welt. Die Menschen der Nation, die bewusst in diesem historischen Augenblick leben und sich zum Gesetz der Nation bekennen, werden von dem Kraftquell, dem Willen des Führers, erfüllt. In ihrer Pflichterfüllung bekennen sie sich zur Gefolgschaftstreue, die eben nur dort besteht, wo die Menschen mit ihren Hirnen und Herzen die Gedanken des Großen nachdenken und nachempfinden wollen und können. In ihnen schafft der kühne Gedanke die große Änderung, die ein ganzes Leben wandelt und umstürzt. Das neue Leben aber unterwirft sich dem Gesetz des Krieges. Nietzsche sagt: Ich begrüße alle Anzeichen dafür, dass ein männlicheres, ein kriegerisches Zeitalter anhebt, das vor allem die Tapferkeit wieder zu Ehren bringen wird. Dazu bedarf es jetzt vieler vorbereitender, tapferer Menschen, welche doch nicht aus dem Nichts entspringen können. Menschen, welche es verstehen, schweigend, einsam, entschlossen, in unsichtbarer Tätigkeit zufrieden und beständig zu sein. Menschen, die mit innerem Hange an allen Dingen nach dem suchen, was an ihnen zu überwinden ist. Menschen, denen Heiterkeit, Geduld, Schlichtheit und Verachtung der großen Eitelkeit ebenso zu eigen ist, als der Großmut im Siege und Nachsicht gegen die kleinen Eitelkeiten aller Besiegten. Menschen mit scharfem und freiem Urteil über alle Sieger und über den Anteil des Zufalls an jedem Siege und Ruhm. Menschen mit eigenen Festen, eigenen Werktagen, eigenen Trauerzeiten, gewohnt und sicher im Befehlen und gleich bereit, wo es gilt, zu gehorchen. Im einen wie im anderen gleich stolz, gleich einer Sache dienend. Gefährdetere Menschen, furchtbarere Menschen, glücklichere Menschen, denn glaubt es mir, das Geheimnis vom Dasein einzuernten heißt gefährlich leben. Im Kriege wiegen die Eigenschaften des Charakters schwerer als die des Verstandes. Moltke. Ein Mensch, der nie in die äußerste Not gerät, kann auch niemals zur Erkenntnis seines eigenen Wesens gelangen. Die Gefahrlosigkeit des geborgenen und nach jeder Richtung gesicherten Daseins, die satte Behaglichkeit des gedankenlosen Genusses verderben nicht nur den Körper und den Geist, sondern lassen vor allen Dingen die seelischen Kräfte nicht zur Entwicklung kommen. Geruhsame Zeiten schläfern ein und gaukeln dem satten Träumer Wunschbilder, die vor der Wirklichkeit keinen Bestand haben, vor die Seele. Das geruhsame Leben schafft sich eigene Maßstäbe der Unwirklichkeit. Was Behagen bringt, ist gut, böse ist, was Unruhe stiftet. Was den Traum fördert, ist genehm, was Erwachen bringt, ist verwerflich. Wie der Opiumsüchtige ständig darauf sind, sich in den Besitz des traumbringenden Mittels zu versetzen, so sind der Geruhsame jenen unwirklichen Gedanken nach, die das Leben umdenken sollen. Er ist bestrebt, die Wirklichkeit fortzudenken, Kampf und Tragik, Kälte und Leid durch Wunschträume aus seinem Dasein, und da er sein eigenes Dasein schlechthin als Inhalt der Welt ansieht, auch aus der Welt zu bannen. Die Wirklichkeit sollte entrechtet werden durch eine Scheinwelt von Traum und Spiel. Eine verflachende und verflachte Kunst wurde ersonnen, um der willkürlich konstruierten Welt der Unwirklichkeit eine moralische Berechtigung zu geben, ja, um sie sogar als die bessere, womöglich selbst als die wahre Welt hinzustellen. Diese Kunst sollte dann als Ersatz für das Leben, so wie es wirklich ist, dienen. Wertvoll ist denn der Welt des Unwirklichen allein das, was den Zustand der Glückseligkeit zu fördern vermag. Die Welt ist allerdings kein Paradies, in dem Völkerliebespaare Lust wandeln. Die Wirklichkeit des Lebens ist nun einmal, unabhängig von den Wunschbildern der Toren, von Kampf, Not und Leid erfüllt und hat für den, der mit offenen Augen durch die Welt geht, nichts an sich Schreckliches, denn jeder Widerstand, der sich bemerkbar macht, ruft Kräfte der Überwindung hervor.